Lord Jesus, I thank you tonight. Herr Jesus, ich danke dir heute Abend. For an opportunity to serve your kingdom. Für eine Gelegenheit, deinem Reich zu dienen. I ask you to bless this message. Ich bitte dich, dass du diese Botschaft segnest. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to continue talking about eternity. Ich möchte fortfahren, über die Ewigkeit zu sprechen. We talked about it 2 weeks ago. Wir haben vor 2 Wochen darüber geredet. We were talking about our life. Wir haben über unser Leben gesprochen. And if you look at a gravestone, und wenn man sich so einen Grabstein anschaut, that little dash between the two dates, da gibt es einen kleinen Bindestrich zwischen den beiden Jahreszahlen, is our life. Und dieser Bindestrich ist unser Leben. The Bible calls it a vapor. Die Bibel nennt es einen Hauch. If we could count how many grains of sand are on planet Earth, wenn wir zählen könnten, wie viele Sandkörner es auf diesem Planeten gibt, and every one of those grains of sand represented 1 billion years, und jeder dieser Sandkörner 1 Milliarde Jahre darstellen würde, that would not even represent the first minute of eternity. Dann würde das nicht einmal die erste Minute der Ewigkeit darstellen. The human mind cannot even fathom what this word eternity means. Der menschliche Geist kann sich nicht einmal im Entferntesten vorstellen, was Ewigkeit bedeutet. And when we step into eternity, und wenn wir in diese Ewigkeit eintreten, 1 Peter 1 says it will not fade. Dann steht im 1. Petrus 1, dass es nicht vergehen wird. It'll be like the first day. Es wird so sein wie der erste Tag. Every day of eternity will be. Aber jeder Tag der Ewigkeit wird so sein wie der erste we Tag. Will not forget things. Wir werden Dinge nicht vergessen. Trillions of years from that first day, Trillionen von Tagen von diesem ersten Tag angerechnet moment, oder von diesem ersten Moment will be like the first moment we got there. Wird so sein wie der erste Moment, als wir dort ankamen. And that Jesus is King of Kings and Lord of Lords will be as real. Und dass Jesus der Herr der Herren und der Könige ist, wird genauso wahr sein. In the ages upon ages upon ages that are beyond human imagination. In den vielen Zeitaltern, die folgen, die wir uns nicht vorstellen können. It's incorruptible, unfadable. Es ist unvergänglich. We cannot possibly comprehend what eternity is. Wir können uns nicht im Entferntesten eben vorstellen, was Ewigkeit bedeutet. And yet that little dash, und doch dieser kleine Bindestrich, is going to affect all of it. Der kleine Bindestrich hat Auswirkungen auf diese ganze Zeitspanne. Now, if salvation was to be with the Lord 1,000 years, wenn die Erlösung mit dem Herrn 1,000 Jahre dauern würde, and then we are annihilated, und dann würden wir in nichts aufgelöst werden, it would still be an awesome thing. Dann wäre es immer noch eine großartige Sache. 100 years with the Lord and then annihilation. Oder 100 Jahre mit dem Herrn und dann eben die Auflösung. 10 years. 10 Jahre. 1 year. Ein Jahr. A week with the Lord and then annihilation. Eine Woche mit dem Herrn und dann eben die just Auflösung. A day. Nur ein Tag or vielleicht. An hour. Oder eine Stunde. Or 3 minutes. Oder 3 Minuten. Or just to see him for who he is for a few seconds. Oder nur für ein paar Sekunden sehen, wie er wirklich ist. And then annihilated. Und dann ins Nichts aufgelöst werden. That would still werden. Be awesome. Das wäre immer noch unglaublich. But he's granting us eternal life. Aber er gibt uns ewiges Leben. We find that in 2 Corinthians 4 at the end of the chapter. Wir finden das in 2. Korinther 4 am Ende des Kapitels. The things that are not seen are eternal. Die Dinge, die man nicht sieht, die sind ewig. When we think of the word eternal, think of the grains of sand on planet Earth. Und wenn wir über ewig nachdenken, dann denkt an die Sandkörner hier auf der Erde. Multiply that times a billion. Und multipliziert das von mir aus mit 1 Milliarde. Or a trillion. Oder mit 1 Trillion. It's unfathomable. Es ist eben nicht vorstellbar. Now, chapter 5, Paul talks about our home. Im Kapitel 5 spricht Paulus über unser Zuhause. And tonight I would like to talk about the Reformation generation. Und heute Abend möchte ich über die Generation der Reformation this sprechen. Is a term that's going around, used by preachers today. Das ist ein Terminus, der verwendet wird von verschiedenen Predigern heutzutage. And believing that we are going to see a mighty move of God on planet Earth. Und das bedeutet, dass wir eine großartige Bewegung sehen werden hier auf der Erde, die Gott and ins Leben ruft. It's beginning. It's very clear. Und es steht am Anfang, es beginnt schon. Denominational walls are coming down. Die Wände, die Trennmauern zwischen Denominationen, die zerbröseln langsam. People are not asking, what are you, Baptist, Pentecostal, Church of Christ? Nobody really cares anymore. Die Leute fragen nicht mehr, bist du Baptist oder Pfingstler oder den Leuten ist es ziemlich egal. People who are who have a heart for this generation. Die Menschen, die ein Herz für diese Generation haben, are knitting their hearts together. sind Menschen, die ihre Herzen zusammenbinden. They're saying we have nearly 8 billion people on this planet. Sie sagen sich, es gibt fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. And we have so much work to do. Und es gibt so viel Arbeit, die noch zu tun ist. And petty differences are so ridiculous. Und diese mickrigen Auffassungsunterschiede, die es gibt, die sind wirklich so unbedeutend. But what do we believe? What are the essentials? Aber die Frage ist, was glauben wir? Was ist wirklich wesentlich? That people need Christ. Dass Menschen Christus brauchen. And we need to reach them. Und wir müssen sie erreichen. And we believe that I believe and many others believe. Und wir glauben, ich glaube, viele glauben das. That we're going to see an outpouring of God. Dass wir so eine Ausgießung von Gott sehen werden. And it has already begun. Und es hat schon begonnen. I live for this. Und ich lebe dafür. I've lived for this from the moment I got saved. Ich lebe dafür seit dem Moment, von dem Moment an, als ich gerettet wurde. That I can witness many people coming to the Lord. Dass ich sehen könnte, wie viele Menschen zum Herrn kommen. A reformation, they say, takes about 50 years. Sie sagen, eine Reformation dauert in etwa 50 Jahre lang. The climax of it, I probably will not see. Den Höhepunkt davon werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. The next generation, aber die nächste Generation, has die, the privilege, die hat das Vorrecht. But it has to begin now. Aber es muss jetzt anfangen. And three things about the Reformation generation. Und es gibt drei Dinge über diese Generation der Reformation. Is this? Something burns in the heart of the believer. Es gibt etwas, das im Herzen des Gläubigen brennt. Three things. Drei Dinge. My past is forgiven. Meine Vergangenheit ist vergeben. I have a purpose for living. Ich habe einen Grund, um zu leben. And my home is in heaven. Und mein Zuhause, das liegt im Himmel. Can you remember that? Könnt ihr euch das merken? My past is forgiven. Meine Vergangenheit ist vergeben. I have a purpose for living. Ich habe einen Grund, um zu leben. My home is in heaven. Und mein Zuhause liegt im Himmel. And that home is eternal. Und dieses Zuhause ist ewig. When the Bible says we should rejoice evermore. Wenn die Bibel sagt, wir sollen uns immer freuen. What more could we rejoice over than that? Worüber könnte man sich mehr freuen als über diese Tatsache? Everything I've ever done, everything I've ever failed in. Alles, was ich getan habe, alle Fehler, die ich gemacht habe. God has forgiven. Gott hat sie vergeben. He has received me as his child. Er hat mich angenommen als sein Kind. Because of what Christ did on the cross. Wegen dem, was Christus am Kreuz getan hat. And if I fail. Und wenn ich falle, I can ask for forgiveness. Dann kann ich um Vergebung bitten. Not to become a child of God again, nicht um wieder ein Kind Gottes zu werden, but just to be restored to fellowship. Sondern einfach nur, um diese Gemeinschaft wiederherzustellen. And if I confess my sin, he's faithful and just to forgive me. Und wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht, um mir zu vergeben. And cleanse me. Und er reinigt mich. And if this was the only thing, und wenn das Einzige wäre, that I had to be thankful for, für das ich dankbar sein müsste, dann wäre das genug. But he's also given me a purpose. Aber er gibt mir auch einen Sinn im Leben. To serve him, einen Sinn, um ihm zu a dienen, calling, einen Ruf, a gifting, eine Begabung, that I can walk with him, dass ich mit ihm gehen kann, that he's prepared a will for me, dass er einen Willen für mich hat. And when this is all over, und wenn das alles hier vorbei ist, and they etch in that last date, und dieses letzte Datum eingraviert wird, Rob Prokop, June 2nd, 1958, 2. Juni 1958, - 2000, and something. 2000 und noch etwas. And then the third part. Und dann kommt der dritte Teil. My eternal home. Meine ewige, that will mein never, ewiges Zuhause. Ever end. Das niemals, niemals enden wird. Now if you look in 2 Corinthians 5. Wenn ihr euch den 2. Korinther 5 ansieht. We begin to look at verse 10. Und wir fangen in Vers 10 an. Now you can read verses 1-9 at home. Ihr könnt ja die Verse 1 bis 9 zu Hause durchlesen. And he'll talk about our dwelling in heaven. Und da spricht er dann über das Zuhause im Himmel. This is the very purpose why God created us. Dass das der Sinn ist, warum Gott uns überhaupt geschaffen hat. So we walk by faith. Dass wir im Glauben gehen. Our ambition is to be pleasing to God. Dass unser Ehrgeiz darauf ist, Gott wohlzugefallen. But pick it up in verse 10. Aber in Vers 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. God has two questions he's going to ask us. Gott hat zwei Fragen, die er jedem stellen wird. Many of us have heard this before. Und viele von uns haben das schon gehört. Question number one. Die erste Frage. What did you do with my son Jesus? Was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Question number two. Die zweite Frage. What did you do with what you were given? Was hast du mit dem gemacht, was dir anvertraut wurde? What did you do with my son? Was hast du mit meinem Sohn gemacht? If you rejected Christ, wenn du ihn zurückgewiesen hast, you will not be at this judgment. Dann wirst du nicht bei diesem Gericht dabei this sein. Is the judgment of the believer. Das hier ist das Gericht der Gläubigen. You will appear at the white throne judgment. Du bist dann bei dem Gericht des weißen Thrones. Revelation chapter 20. In Offenbarung Kapitel 20. The judgment of the unbeliever. Das Gericht der Ungläubigen. What did you do with his son? Was hast du mit seinem Sohn gemacht? I accepted him. Ich habe ihn angenommen. If we've accepted him, we will appear before the Lord here. Wenn wir ihn angenommen haben, werden wir vor dem Herrn erscheinen, and so wie es hier steht. The question he will ask us is, what did you do with what I gave you? Und die Frage, die er uns stellen wird, ist, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? I forgave your past. Ich habe dir deine Vergangenheit vergeben. I gave you a purpose for living. Ich habe dir einen Sinn gegeben für dein Leben. I reserved an inheritance for you for eternity. Ich habe ein Erbe für dich vorbereitet in der Ewigkeit. John chapter 14. Johannes Kapitel 14. Let not your hearts be troubled. Euer Herz sei nicht bekümmert. You believe in God, believe also in me. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. For in my father's house there's many mansions. Denn im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. If it were not so, I would not have told you that. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann nicht zu euch gesagt. But I go to prepare a place for you. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. And if I go, und wenn ich hingehe, I will come back. Dann werde ich auch wiederkommen, um euch zu holen. And he's going to question us. Und er wird uns eine Frage stellen. And every single one of us will stand there. Und jeder einzelne von uns wird dort stehen. Just me, ist nur ich, and the King of Kings and Lord of Lords. Und der König der Könige und der Herr der Herren. The most awesome person we could ever imagine. Die unglaublichste Person, die wir uns jemals vorstellen können. And it will be a very sobering moment. Und das wird ein sehr klarer Moment sein. And every single one of us will stand there alone with the Lord. Denn jeder von uns wird alleine dort stehen vor dem Herrn. Watch how it continues. Aber seht, wie es weitergeht. So that each one may be recompensed for his deeds in this body. Damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. According to what he has done, whether good or bad. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Verse 11. Therefore, Vers 11. Knowing the fear of the Lord. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen. Now the fear of the Lord was defined in verse 10. Nun, die Furcht des Herrn wurde schon in Vers 10 definiert. It's the fact that I have to stand before him. Es ist die Tatsache, dass ich vor ihm stehen muss. Romans 14, 10. Römer 14, Vers 10. I have to give an answer for my life. Ich muss eine Antwort auf mein Leben geben. You can think of the parable in Matthew 25. Ihr könnt auch an das Gleichnis in Matthäus 25 denken. The talents and all these different verses. Über die anvertrauten Talente, all diese Verse. But this is the fear of the Lord. Das ist die Furcht des Herrn. That for every word I've said, everything I've done on earth, I will give an answer for. Dass für jedes Wort, das ich gesprochen habe, alles, was ich getan habe auf der Erde, muss ich Antwort geben. And because of this, we persuade men. Und aus diesem Grund überreden wir Menschen. But we are made manifest to God. Gott aber sind wir offenbar geworden. And I hope that we are made manifest also in your conscience. Ich hoffe aber auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Verse 13. Vers 13. For if we are crazy. Denn sei es, dass wir außer uns waren, if we are beside ourselves, it is for God. Wenn wir also verrückt waren, so war es für Gott. If we are of sound mind, it is for you. Sei es, dass wir vernünftig waren, so war es für euch. Verse 14. Vers 14. For the love of Christ constrains us. Denn die Liebe Christi drängt uns. We are motivated by the love of God. Wir sind motiviert durch die Liebe Gottes. And for all that God has done for us. Und für all die Dinge, die Gott für uns getan hat. To be motivated. Motiviert zu sein, to bring people with us. Um Menschen mitzunehmen. Now, the thought I want to really impress on your heart. Den Gedanken, den ich euch wirklich aufs Herz legen möchte, is 1 Thessalonians 2:19. Ist 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Paul said, "What is our hope?" Paulus hat gesagt, was ist unsere Hoffnung? What is our joy? Was ist unsere Freude? What is our crown? Was ist unsere Krone? But it's you. Es seid ihr. In the presence of the Lord. In der Gegenwart Gottes. And you imagine 100 trillion years from tonight. Könnt ihr euch vorstellen, 100 Trillionen Jahre von heute? There'll be no sense of forgetting or anything like that. Es gibt dann kein Vergessen mehr oder etwas oder Ähnliches. And outside of the joy of the Lord. Und außerhalb der Freude des Herrn. Will be the people. Werden die Menschen sein. That we took the time and the effort to touch. Werden die Menschen sein, wo wir uns die Zeit und die Mühe gemacht haben, sie ihr Leben anzurühren. In 300 trillion years from tonight, und in 300 Trillionen Jahren von heute Abend Bill an, Hattrick wird Bill Hattrick sein. Will be my close friend. Bill Hattrick wird mein ganz naher Freund sein. I will never forget what he did for my mom and I. Denn ich werde nie vergessen, was er für meine Mutter und für mich getan hat. I will never ever in all of eternity forget what the woman did for me who walked up to me while I was in the university. Und ich werde in alle Ewigkeit nicht vergessen, was diese Frau getan hat, die auf mich zuging, als ich noch auf der Uni war. As an 18-year-old. Als 18-Jähriger. Young man, what does the crucifix mean to you? Junger Mann, was bedeutet das Kruzifix um ihren Hals? Everything. Alles. Have you ever received the Lord? Hast du jemals den Herrn angenommen? I don't really, I didn't understand that. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Well, would you like to receive the Lord? Naja, würdest du gerne den Herrn annehmen? She asked me 2 hours later at a meeting. Und sie hat mich 2 Stunden später bei einem Treffen gefragt. Und das hat mein Leben verändert. Changed lives. Leben, die verändert we wurden. Have this privilege. Und wir haben dieses Vorrecht. Of being a part of the purpose of God to change a life. Um ein Teil dieses Planes Gottes zu sein, ein Leben zu verändern. To change a destiny. Um ein Schicksal zu verändern. To give people an opportunity to walk in the purpose of God. Um Menschen eine Gelegenheit zu geben, im Sinn Gottes zu gehen. Simply by opening our mouth. Indem wir einfach nur unseren Mund öffnen. And to forfeit this privilege. Und um dieses Vorrecht abzuweisen. Once we pass through the curtain and we're on the other side. Also wenn wir einmal durch diesen Vorhang durchgegangen sind und auf der anderen Seite stehen. It's real. Uns denken, das ist wahr. It's real. Das war alles wahr. I heard about this. Ich habe davon gehört. The pastor preached about this. Und der Prediger hat sogar darüber gesprochen. I read about this. Und ich habe auch davon gelesen. Why didn't I believe in this? Aber ich habe es nicht geglaubt. I mean, I believed, but I. Also ich habe schon geglaubt. I didn't believe. I was so distracted back there. Aber ich war damals so abgelenkt. What about my friends? Was ist jetzt mit meinen Freunden, my meinen Nachbarn, my family? Meiner Familie? Why didn't I tell them? Why was I so distracted? Warum habe ich ihnen nichts gesagt? Warum war ich so abgelenkt? I mean, will anybody, did I tell anybody about this? Habe ich eigentlich irgendjemandem davon erzählt? And there's the Lord. Und da ist der Herr. We have this opportunity. Wir haben diese Gelegenheit. The Apostle Paul said, because of the fear of the Lord. Der Apostel Paulus sagt, wegen der Furcht des Herrn, because we know this day is coming. Weil wir wissen, dass dieser Tag kommt. We know these two questions are coming to everyone. Wir wissen, everyone. Dass diese 2 Fragen jedem gestellt werden. What did you do with my son? Was hast du mit meinem Sohn getan? What did you do with what you were given? Was hast du mit dem dir Anvertrauten getan? On planet Earth. Auf dem Planeten Erde. Did you bury it? Hast du es vergraben? Or out of love for me? Oder aus Liebe zu mir, because I've loved you so much, weil ich dich so sehr geliebt habe, did you do something with it? Hast du etwas damit getan? Look at verse 15. Seht euch mal Vers 15 Let's start an. With verse 14. Oder Vers 14. For the love of God controls us. Denn die Liebe Christi drängt uns. Having concluded this, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, that one died for all, dass einer für alle gestorben ist, therefore all died. Und somit alle gestorben sind. Now real slow. And he died for all. Und für alle ist er gestorben. You see these nails here? Seht ihr diese Nägel da? We had some visitors at service. Wir hatten ein paar Besucher im Gottesdienst. And the woman said, I could not take my eyes off those nails. Und die Frau hat zu mir gesagt, ich konnte meine Augen von diesen Nägeln nicht abwenden. Jesus was crucified. Jesus wurde gekreuzigt. He died for all. Er ist für alle gestorben. Now watch. So that they who live, damit die, welche leben, might no longer live for themselves, nicht mehr für sich selbst leben, but for him, sondern dem, who died and rose again on their behalf, der für sie gestorben und auferweckt worden ist, to live for him, für ihn zu leben, no matter what we do, egal was wir tun, as a businessman, als Geschäftsmann, as a nurse, als Krankenschwester, as a doctor, oder als Arzt, as an artist, als Künstler, as a student. Oder Student. When I remember getting saved, my salvation was so drastic. Als ich gerettet wurde, war meine Errettung so dramatisch. I was in such a darkness. Ich war in so einer Dunkelheit. That when I received the Lord and all the lights went on. Aber als ich den Herrn annahm, gingen plötzlich alle Lichter an. I told everybody. Ich habe jedem davon erzählt. First day, I think I told my mom. Am ersten Tag, glaube ich, habe ich meiner Mutter davon erzählt. I mean, it took me a moment. It took me a few days to grasp just exactly what was happening. Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich verstanden habe, was da passiert war. And when the peace of God saturated my heart. Aber als der Friede Gottes dann mein Herz wirklich erfüllt hat, and I comprehended it, I started to open my mouth. Und ich das dann verstanden habe, habe ich angefangen zu sprechen. Told every relative, habe jeden Verwandten erzählt, every friend, jeden Freund, every neighbor, jeden Nachbarn. There was a neighbor three houses away who was into witchcraft. Da war ein Nachbar drei Häuser weiter, der war also in Zauberei verwickelt. My mother says, why don't you go over and see her? Und eine Nachbarin und meine Mutter sagt, warum gehst du nicht drüber und besuchst sie mal? Okay. Okay. So I went over. I think I was 19 years old. Also ich bin dann rübergegangen. Ich war da 19 Jahre alt. Sitting across the table with this woman who's deep into witchcraft. Ich sitze also auf der anderen Seite eines Tisches. Die Frau ist eben tief in Hexerei involviert und wir schauen uns Auge in Auge an. And she takes out the tarot cards. Und sie nimmt diese Tarotkarten raus. She puts them on the table. Und sie legt sie auf den Tisch. And we're just looking eye to eye. Und wir schauen uns Auge in Auge an. And she says, pick one. Und sie sagt, zieh eine. And I hesitated and I prayed, God, what should I do? Und ich habe gezögert, habe gebetet, Gott, was soll ich jetzt machen? God said, take one and stick it in her face. Und Gott hat gesagt, nimm sie und halt sie ihr ins Gesicht. So I went, here. Und ich habe... And her eyes went like eyeballs. Und ihre Augen sind riesengroß geworden. Today she goes to a church. She's a born again Christian. Heute besucht sie eine Gemeinde. Sie ist wieder geboren. She got saved like 2 years later. Sie wurde ungefähr 2 Jahre später gerettet. When I couldn't find anyone to witness to, als ich niemanden fand, dem ich Zeugnis geben konnte, I picked up hitchhikers. Habe ich Anhalter mitgenommen. If they were going the other way, I turned around and went and got them. Wenn sie die andere Richtung wollten, habe ich umgedreht und bin halt in die andere Richtung gefahren. And I drove like 3-4 miles just to talk to them. Und bin vielleicht 5-6 Kilometer gefahren, nur um mit ihnen zu sprechen. I had my what is that thing called? Glove compartment was full of tracts. Also mein Handschuhfach war voll mit so Traktaten. My car on this side it said not perfect, just forgiven. Und auf meinem Auto stand nicht perfekt, nur Vergebung on erfangen. On this side it said one way Jesus. Und da stand eben Einbahn Jesus. On the back of my it said one way Jesus. Und hinten auf meinem Kapperl stand auch die Einbahn Jesus. Everything, I was so excited. Und ich war so aufgeregt. I witnessed to everybody. Ich habe jedem davon erzählt. Till they were absolutely sick of me. Bis sie es nicht mehr hören konnten. But after a while they started getting saved. Aber nach einiger Zeit wurden sie gerettet. And cousins got saved. Und da waren Cousins dabei. Brothers got saved. Und Brüder. Mother got saved. Die Mutter. My dad raised his hand to get saved. Mein Vater hat die Hand cousin, gehoben, I prayed on my knees with cousin Eddie in my cellar. Weil ich habe mit meinem Cousin Eddie im Keller auf meinen Knien gebetet. He remembers, Robert. I remember the day we kneeled and you led me to the Lord. Und er erinnert sich heute noch, dass wir zusammen gekniet sind und dass and he drives du mich a tractor-trailer truck across America. Und er fährt so einen LKW kreuz und quer and durch he Amerika. To everybody he sees. Und gibt jedem Zeugnis, der ihm begegnet. And they have these tractor-trailer chapels along all the way across America. Und es gibt diese Kapellen entlang der Highways, durch ganz Amerika. He's like an evangelist, this kid. Er ist wie ein Evangelist. He's not a kid anymore, but also inzwischen ist er kein Jugendlicher mehr. To me, he's a kid, you aber know? Für mich ist es immer noch so. And after we run out of people, und als es dann die Leute ausgingen, going to the street, you talk to people, wir angefangen auf die Straße zu gehen, mit Menschen zu reden. Ran out of people in America, so we came to Europe. Als es die Leute in Amerika ausgingen, kamen wir nach Europa. Started here. Und haben hier angefangen. I remember preaching on the Kärntnerstraße. 8 messages in a row. Ich kann mich erinnern, dass ich auf der Kärntnerstraße 8 Botschaften hintereinander gepredigt habe. Weil ich mir gedacht habe, diese Menschen müssen das hören. And I was taking on so much in my heart. Und ich habe so viel auf meinem Herzen gehabt. To get tired. Dass ich ja langsam müde wurde. And then God just spoke to me, you know, salvation is from me. Und Gott hat zu mir gesagt, dass die Errettung für mich ist. You don't have to save everybody. Es ist meine Sache, du musst nicht jeden. And Matthew 13, Matthäus 13 came to me. Fiel mir dann ein. There was a sower and he was sowing seeds. Und da ist ein Seemann beschrieben, der Samen sät. Some fell along the road. Und einiges fiel auf den Weg. And some fell along the thorns. Und einiges fiel unter die Dornen. And some fell along the stones. Einiges fiel unter die Steine. And some fell on good soil. Und einiges davon fiel auf guten Boden. And here was my question. Und das war meine Frage. Was the soil good before the seed fell on it? War der Boden gut, bevor der Samen darauf fiel? Or because the seed fell on it? Oder weil der Same darauf fiel? It was good before the seed fell on it. Und die Antwort ist, der Boden war vorher schon and God was just speaking to my heart. Und Gott hat zu meinem Herzen gesprochen. Do my will. tu meinen Willen. I can see the heart of people. Ich kann das Herz der Menschen sehen. And I can see the hearts of people in China 4,000 or 5,000 years ago who never knew a word about Christ. Und ich kann auch das Herz der Menschen sehen, die vor 4,000 oder 5,000 Jahren in China gelebt haben, die noch nie von Christus Romans gehört haben. Romans 2:14, God looks at the heart. Römer 2:14, Gott sieht das Herz an. And God can look at what people would have done if they had heard. Und Gott weiß, was die Menschen getan hatten, wenn sie gehört hätten. Which doesn't minimize my effort. Das macht jetzt meine Anstrengungen nicht geringer. It just takes away the stress. Aber es nimmt mir nur diesen Stress weg. I want you to think, und ich möchte, dass ihr überlegt, dass wir in dieser Stadt hier sind. And we are for every 500 people that you stop out there. Und für jeden 500. Menschen, den man da draußen auffindet, you will find one person who believes. Gibt es eine Person, die glaubt? As we would know. So wie wir das verstehen. To be born again. One out of 500. Die wiedergeboren sind. Einer aus 500. How many of the 499? Wie viele dieser 499 anderen? Are good soil. Sind guter Boden. Who have never had a seed sown on it. Die nie einen Samen erhalten haben. They've heard about the religious Jesus. Sie haben über diesen religiösen Jesus gehört. But they've never heard about a personal savior. Aber sie haben nie über einen persönlichen Erretter gehört. From someone who's met him. Von jemanden nämlich, der ihn selbst kennengelernt hat. Paul said, Paulus hat therefore gesagt, therefore we persuade men. Deshalb überreden wir Menschen. If every one of us prays this year, wenn jeder von uns dieses Jahr dafür betet, Lord, lead me to one. Herr, führe mich zu einem Menschen. I want to lead one person to you this year. Ich möchte gern dieses Jahr just einen one. Menschen zu dir führen. Nur einen. If every believer in the world believed that, wenn jeder Gläubige auf der Welt das glauben do you würde, realize how quickly we would evangelize this world? Wisst ihr, wie schnell wir die ganze Welt evangelisieren just hätten? One. Nur einen. Not 10 or 20, just one. Nicht 10 oder 20, nur einen. Is there someone, Lord, in my apartment building? Gibt es jemanden, der bei mir im Wohnhaus ist? In my family? In meiner Familie? Now this means that we begin to sow quite a few seeds. Das bedeutet, dass wir schon einiges an Samen ausstreuen. Hand the track out here. Vielleicht ein kleines Traktat weitergeben. Give a word here. Oder ein Wort dort spenden. I was pulled up to my house the other day. Ich bin vor ein paar Tagen zu meinem Haus zugefahren. Da kam jemand, es war ungefähr Mitternacht, mit einem wunderschönen schwarzen Hund. So I grabbed Cody. Und ich habe mich beeilt, habe den Cody genommen. Brought him out, came on the side. Oh, beautiful dog. Wunderschönen Hund haben Sie hier. We talked for 10 minutes. I invited him to church. Wir haben ungefähr 10 Minuten geplaudert. Ich habe ihn auch zum Gottesdienst eingeladen. I had a really good church card. You know, we got to get this. We got to make this. Und ich hatte mir so gewünscht, dass es irgendeine gute Karte über die Gemeinde card. Und ich habe ihm etwas gegeben von der Gemeinde. You know, something, I don't know, something really good. Aber ich wünsche mir halt was wirklich Tolles. Are you with me on this? Seid ihr bei mir in diesen Dingen? We are the Reformation generation. Wir sind die Generation der Reformation. God is moving across the world. Und Gott tut etwas auf der ganzen like Welt. Like Dr. Long said, young people are tearing up this world. So wie Dr. Long gesagt hat, dass junge Menschen wirklich diese Welt umgraben. And we have the most awesome young people in our youth ministry. Und wir haben wirklich unglaubliche Menschen, junge Menschen in unserer Jugendgruppe. Beautiful. Wunderbar. They love God. Sie lieben Gott. And God is doing great things in our midst. Und Gott tut große Dinge in unserer Mitte. And we can have a greater effect than we could ever imagine. Und wir können mehr Auswirkung haben, als wir es uns je vorstellen können. I'll just close with this. Ich möchte damit schließen. 2 Peter 3:9. 2. Petrus 3, Vers 9. Says the Lord is not willing that even one should perish. Da steht, dass der Herr nicht möchte, dass auch nur einer verloren geht. Matthäus 25:41. Hell was created for the devil and his angels. Die Hölle wurde für den Teufel und für seine Engel geschaffen. The lake of fire was not created for any human being. Der Feuersee wurde nicht für irgendeinen Menschen geschaffen. God is not willing that even one person would miss heaven. Denn Gott will nicht, dass auch nur ein einziger den Himmel nicht erlebt. Can we begin to see people as we pass them by? Können wir anfangen, Leute so zu sehen, wenn wir an ihnen vorübergehen? As somebody that would say in a trillion years from tonight. Als jemand, der vielleicht in einer Trillion Jahren von heute Abend sagen wird. It's you. Hey, du bist. Yeah. You were the one. Du warst derjenige. On that tram. Wahnsinn, auf dieser in dieser Straßenbahn in Wien. You were the one. Du warst das. You handed me that track. Du hast mir diesen Flugzettel gegeben. Wahnsinn, ich liebe dich. Ich liebe dich. How could I ever forget you? Wie könnte ich dich je vergessen? Du warst das. Zillions of quadrillions of billions of years. Also in vielen Jahren. It's you again. Hey, du schon wieder. Why did you open your mouth that day? Warum hast du damals zu mir gesprochen? I mean, I was just sitting there. Wenn ich bin da einfach nur gesessen. Living in death. Habe im Tod gelebt. You sat next to me. Du bist neben mir gesessen. You turned. Und hast dich zu mir gedreht. And you started talking to me. Und hast angefangen mit mir zu quatschen. Why? Warum? Well. Naja. To be honest. Um ganz ehrlich zu sein. Heard a message that week and I got convicted. Ich habe in der Woche eine Botschaft gehört und sie hat mich überzeugt. I'm gonna try this. Okay, Herr, ich probiere das jetzt einfach mal aus. And it worked. Und es hat funktioniert. It was a God thing. Das war eine Sache von Gott. Yeah, it's a God thing. Ja, es ist eine Sache von Gott. Darüber reden wir. And Paul said, just to close. Und Paulus hat gesagt, pray for me. Betet für mich. I would open my mouth like I should. Dass ich meinen Mund öffnen möge, wie ich es tun sollte. Let's all in 2007. Lasst uns alle im Jahr 2007 open our mouths like we could. Unseren Mund öffnen, so wie wir es tun könnten. And like we should. Und so wie wir sollten. We have a great message. Wir haben eine großartige Botschaft. I was just thinking of three things. Ich habe da über drei Dinge I'm nachgedacht. So happy. Ich bin so glücklich. Really? My past is forgiven. Meine Vergangenheit ist vergeben. I've got a purpose for living. Ich habe einen Sinn im Leben. And my home is in heaven. Und mein Zuhause ist im Himmel. Are you interested? Interessiert Sie das? We got to close. We'll continue next week. Also, wir machen nächste Woche dann come weiter. Back next week for kommt nächste part, Woche wieder. Okay. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend. Oh Lord, that your love would constrain us. Ja, dass deine Liebe uns doch nur erfüllt. Jesus, all you did on that cross. Ja, alles was du am Kreuz getan for hast us. Für uns. Oh Lord, that we would open our mouths. Oh Herr, dass wir unseren Mund öffnen. That we would see people. Dass wir Menschen so sehen können. Could be with us. Menschen, die mit uns sein all könnten. Of eternity. In alle Ewigkeit. That they could begin to understand. Dass sie anfangen mögen zu verstehen. Now. Und zwar jetzt. And that even if their soil is good, und sogar wenn der Boden gut ist. And they don't hear the word, und sie das Wort nicht hören. They can't begin their walk with you. Sie können ihren Weg mit dir nicht anfangen. Father, you see the hearts tonight. Vater, du siehst die Herzen heute Maybe Abend. There's somebody here and you want to receive Christ. Und vielleicht ist jemand heute Abend hier und du möchtest Christus annehmen. Like I did. So wie ich das gemacht habe. Just say, God in heaven. Sprich einfach Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Wash me clean. Wasch mich rein. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Please. Bitte. Wash me clean. Mach mich rein. Through the blood that was shed on that cross. Durch das Blut, das an diesem Kreuz vergossen wurde. I want to be with you for eternity. Ich möchte mit dir sein in alle Ewigkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.